so without count to even you out. We're going out of our way. He took a light share, but it swallowed him whole. He said, remind me what I was doing here. Es ist wieder mal Zeit für den Sunday Service. Schön, dass ihr alle dabei seid hier bei der Sendung mit viel frischer, neuer Musik. Na, so richtig frisch und neu ist sie nicht, weil gerade nicht richtig viel Neues rauskommt. Aber ich glaube trotzdem, ich habe hier eine bunte Mischung für euch dabei. Eben gerade gab es einen kleinen Nachschlag zum Beispiel von Breton. Die Band aus London hat im Februar mit War Room Stories ihr zweites Album veröffentlicht. Nicht mehr ganz so spannend wie ihr Debütalbum von vor 2 Jahren. Trotzdem eine gute Band und eine gute Platte hier. Track hieß National Grid. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von ganz alten Helden, und zwar von Kemper van Beethoven. Die machen seit 30 Jahren Musik und haben eine ganz frische, tolle, nette Platte am Start. Außerdem gibt es fantastische Lo-Fi-Tracks von Courtney Barnett, die kommt aus Australien. Ich habe Calypso-Musik für euch dabei von einer neuesten Soul-Jazz-Compilation und hier psychedelische Sounds mit Little Barry. We'll be right back. Das war ein Track von Little Barry. Die Band um Sänger und Gitarrist Barry Cadogan kommt aus England. In London haben sie ihre Zelte aufgeschlagen und das Trio hat gerade eben mit Shadows ihr inzwischen schon viertes Album veröffentlicht. Darauf gibt es ganz wundervollen Garagenrock zu hören, wenn man das mal dieses Wort in den Mund nehmen darf. Schöne kurze Gitarrensoli, verzerrte Verstärker und tolle Melodien. Edwin Collins hat das Ganze produziert und die Band hier, Little Barry, ansonsten auch die Backing-Band von Edwin Collins eigenen Produktion. Also eigentlich schon fast blindes Verständnis bei dieser Nachbarschaftshilfe hier auf der großen musikalischen Insel aus England. Tolle Platte auf jeden Fall und war auch letzte Platte, letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Dazu nochmal mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Dan Snaith alias Caribou hat im Jahre 2010 seinen großen Durchbruch gehabt mit seinem damaligen Album Swim. Das nächste Werk ist angekündigt, Our Love wird es heißen, erscheint im Herbst, also noch ein bisschen hin, aber vorweg gibt es schon mal da die ersten Töne zu hören. Hier kommen Caribou mit Can't Do Without You. Wochenende war ja Sommersonnenwende. Das heißt, die Tage werden schon wieder kürzer. Man glaubt es kaum. Da darf man auch mal Musik spielen, die erst im Herbst rauskommt. Das war Caribou mit Can't Do Without You. Das kommende Album wird heißen Our Love, erscheint Anfang Oktober und dann ist er auch auf Tour, so um diesen Dreh rum. Und wie gesagt, Can't Do Without You, schon mal daraus die Single, die es eigentlich ab demnächst dann auch zu kaufen geben dürfte. Bin gespannt, wie das neueste Album von Caribou werden wird. Ich habe da höchste Erwartungen und die werden ja seltenst erfüllt. Also sollte ich vielleicht gar nicht zu viel erwarten von diesem Herrn und mich dann vielleicht doch positiv überraschen lassen. Paulie Sarr ist die Band um die fünfköpfige, ja aus Minneapolis, fünfköpfige Band um die Sängerin Jenny Linek und um den Multi-Instrumentalisten und Produzenten Ryan Olsen. Die haben im letzten Jahr mit Shulamith eine Platte rausgebracht, die ziemlich gut weggekommen ist in der Presse. Jetzt gibt es einen Nachschlag mit einer 10-Inch, einer richtigen EP mit 4 Tracks da drauf, davon 3 eigene und eine Coverversion. Hier ein Track, der aus der eigenen Feder stammt, Raw Exit von Polisar. Mit dem Track Raw Exit von der gleichnamigen EP. So langsam nutzt sich der Sound von Polisar auch so ein bisschen ab. Da passiert eigentlich immer das Gleiche und mal ein paar Ecken und Kanten und vielleicht mal ein paar andere Sounds wären vielleicht dann doch mal ganz angesagt. Die John Steel Singers sind eine Band aus Brisbane. Wenn man mal zurückdenkt und überlegt, wer aus Brisbane damals so kam, das waren zum Beispiel die Go-Betweens, eine Band um Robert Foster und wie hieß der andere noch? John McLennan, Grant McLennan hieß er, genau. Gegründet 77, schon ganz, ganz lange her. Inzwischen natürlich auch schon längst aufgelöst, weil auch Grant McLennan leider an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber die John Steel Singers sind ein bisschen protegiert worden von halt dem zweiten Go-Between von Robert Foster und bringen jetzt eine Platte demnächst am Start. Hier schon mal ihr Track Happy Before. Happy Before. Das waren The John Steel Singers. Ob die wohl ihren Namen von John Peel abgeleitet haben? Ich glaub's eigentlich nicht. Die Band, wie gesagt, hier aus Brisbane, aus Australien. Und bin gespannt, ob da demnächst auch dann ein Album kommt, welches ähnlich verzückend klingen wird. In Australien gibt es gerade ziemlich spannende Musik, wie ich finde, zum Beispiel auch von Courtney Barnett, die kommt aus Melbourne und hat vor kurzem eine Platte veröffentlicht, A Sea of Split Peas, und davon hier erstmal der Track Out of the Woodwork. Thank you. busy underwater, seeing how long I could hold my breath. The drowning flower caught my eye, and I had to come on up for air. Just because you're older than me doesn't mean you have to be so condescending. I still see the same things that you see. I'm a little shady on my history. Work. Das war ein Track von Courtney Barnett. Sie ist ein bisschen die Lo-Fi-Queen Australiens, kommt wie gesagt aus Melbourne, ist gerade mal 24 Jahre jung, macht schon seit einiger Zeit Musik und ist wirklich eine DIY-Künstlerin. Sie hat eigenes Label gegründet, Milk Records, und auf der hat sie ihre ersten beiden EPs auch veröffentlicht. Die erste erschien 2012 mit dem Titel I've Got a Friend Called Emily Ferris und dann 2013 die nächste EP mit dem Titel How to Carve a Carrot into a Rose. Auf beiden waren jeweils 6 Stücke drauf und diese gibt es jetzt kompiliert auf einer, sie nennt es eine Double EP, A Sea of Split Peas heißt das Ganze zusammen und ja, ist eigentlich wie ein richtiges Album. Für die Vinyl-Fetischist unter euch ist das Ganze auch als Gatefold, also als Club-Cover mit jeweils 2 Platten drin, also richtig sozusagen die klassischen EPs mit jeweils nur 3 Stück auf einer Seite. Kann man immer wieder schön aufstehen und umdrehen, die Platten. Und ja, großartige Platte hier von Courtney Barnett, natürlich Platte der Woche beim Sunday Service. Allen voran dieser Track hier ist einfach sowas von großartig. Für mich schon jetzt einer der Tracks 2014. Courtney Barnett mit Avant-Gardner. Time when I was really sick. Ich bin hin und weg von diesem Track hier. Avant-Gardner hieß dieser Song von Courtney Barnett von ihrem Album A Sea of Split Peas. Die Musik da drauf, ja, ihr habt gerade gehört, die Stimme, so ein Sprechgesang, recht lasziv intoniert, ein bisschen Hope Sandoval, die natürlich sehr viel ruhiger und sehr viel introvertierter ist. Hier klingt schon was extrovertiert, also so ein bisschen schräg natürlich auch. Die Gitarre auch irgendwie schräg dabei. Beim ersten Track gab es auch ein bisschen Klavierminiaturen zu hören. Und ja, das Ganze wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. So ein bisschen 90er Jahre vom Gitarrensound her, bisschen Galaxy 500 so die Richtung, aber auch ganz viel vielleicht wieder Bob Dylan, wie sie so singt, irgendwie in die Richtung. Also ich finde es toll gemacht. Deshalb auch hier Album der Woche, Courtney Barnett mit ihrem, ja, mit ihrer Double EP A Sea of Split Peas. Hoffen wir, dass sie dadurch dann in Europa auch ein bisschen bekannter wird. Die Tracks ja alle schon ein bisschen älter. Und ja, dass wenn sie dann neues Material hat, das nicht allzu lange auf sich warten lässt und natürlich genauso toll ist wie das, was man hier drauf zu hören bekommt. Noch ein Track von ihr, History Eraser. I got drunk and fell asleep atop the sheets, but luckily I left the heater on. Das war King Creosote, ein Herr aus Schottland, der hier einen Song beigetragen hat zu einem Film, der heißt From Scotland with Love. Ja, Titel gerade eben hieß For One Night Only. Davor gab es zu hören Courtney Barnett mit ihrem History Eraser, übrigens ein Track, der von irgendeinem australischen Musikerverband für den Titel Song des Jahres nominiert wurde, aber das dann auch wird, bleibt abzuwarten, weil wie gesagt, das Ganze hier vom Album Sea of Split Peas, Courtney Barnett, auch Album der Woche dazu mir auf der Homepage, wie immer unter sundayservice.de. Pussy Galore ist eine Band von John Spencer, die er hatte, bevor er die Blues Explosion gründete, also auch schon richtig lange her. Und ich dachte immer, Pussy Galore, der Name wäre in Anlehnung gewesen an die weibliche Rolle bei Goldfinger, diesem James Bond Film, wo Honor Blackman Pussy Galore spielt. Und aber ich glaube, ich habe mich da auch geirrt. Es gibt mich noch eine Version Pussy Galore, die noch einen Tick älter sein dürfte von den, ja, von einem Gehirn, von einem Young Growlers. To the movie, so nobody could doubt me, and believe was a lovely picture. The name was Goldfinger, and the acting was good. All the stars act as they should. You could imagine me at my best when I hear the name of the top actress. You know she name was Pussy Galore, Pussy Galore. This flame you can't ignore when you see Pussy Galore, Pussy Galore. Pussy Galore, yes, I am really sure. Every man like Pussy Galore. Well, I have to say any girl named Pussy, that's the girl I will marry. For yesterday when I see this picture, it's something I must remember. And when it comes to juju, Pussy is really good at it too. But the thing I like about her is the name that they call she in the picture. You know she name was Pussy Galore, Pussy Galore. This flame you can't ignore when you see Pussy Galore, Pussy Galore, Pussy Galore. Yes, I am really sure every man like Pussy Galore. I do like Pussy Galore. Nowadays it is so amazing to hear the names that people adapting. Because I know a girl whose name is Miss Black. She have a man by the name of Cock. And I know a well-known lady in Trinidad by the name of Donkey. But if I'm going to spend me money, I like any woman they call Pussy. You know she name was Pussy Galore, Pussy Galore. I know every man adore this actress named Pussy Galore, Pussy Galore, Pussy Galore. There isn't a man, I'm sure, who doesn't like this Pussy Galore. Tja, hätte ich mal genau hinhören sollen beim reinlauschen zu Hause. Pussy Galore, der Track gerade eben hier von Young Growler. Da geht es natürlich um die Dame, die bei Goldfinger mitspielt, hat er ja natürlich auch gesagt ganz am Anfang. Und dann war vielleicht doch der James Bond Goldfinger der vielleicht erste, der Pussy Galore ins Leben gerufen hat. Vielleicht gab es aber auch schon vorher irgendwie eine Version. Wer weiß das schon. Der Track gerade eben von einer ziemlich fabelhaften Compilation, die da heißt Calypso, Untertitel Musical Poetry in the Caribbean. Musik aus den Jahren 55 bis 69. Das Ganze als Doppel-Vinyl erschien bei Soul Jazz Records, dem englischen Label, welches immer wieder in den Archiven stöbert und ganz, ganz tolle Musik, in diesem Fall Calypso-Musik aus der Karibik, zutage fördert. Und ich bin dafür gerade sehr empfänglich, auch weil das Wetter einigermaßen mitspielt. Davon also gleich noch ein Track von Lord Flea and his Calypsonians, Out the Fire. Inspector, please give the command as the siren going along. Inspector, please give the command as the siren going along. Hold the fire down there. Hold the fire down there. More water down there. village didn't know a thing until them hear the siren a ring. People in the village didn't know a thing until them hear the siren a ring. Out the fire, out the fire down there. More water, out the fire down there. More water, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. More water, out the fire down there. Let me tell you, out the fire down there. Going out too late, out the fire down there. Start to sing as them hear the siren a ring. If children start to sing as them hear the siren a ring. Out the fire, out the fire down there. More water, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. Out the fire, out the fire down there. More water, out the fire down there. Somebody help me, out the fire down there. Out the fire down there. Out the Fire, das war Lord Flair and his Calypsonians. Calypsonians sind die Musiker, die halt Calypso-Musik machen. Und Lord Flair ist nicht der einzige Adlige auf dieser Calypso-Compilation. Irgendwie heißen viele Lord hier drauf mit Namen. Zum Beispiel Lord Hummingbird ist noch dabei, Lord Kitchener, dann gibt es noch Lord Ivanhoe. Schon komisch, dass sie alle dieses Lord im Namen drin haben. Die Texte auf dieser Soul Jazz Compilation sind manchmal wirklich richtig zum Schreien, zum Lachen sozusagen. Auch bei diesem Track hier von einem gewissen Ezzy Lawrence and the Carrick Serenaders. Da geht es um das Wetter der, ja, seiner Landsleute, die nach England gegangen sind und die dort einen kalten Winter vielleicht vor sich haben. Die West Indians in England. Winter time in England, I really sorry for these West Indians. When it's winter time in England, I really sorry for these West Indians. They were born and grow in hot climate, and they come here where they can't find it. But it's one thing I really know, they don't like the ice and the snow. They won't listen to weather forecast to know if it's rain, snow or frost. But any time that it frosts, you find West Indians start to get cross. From Dover, sleet and fog spreading all over. West Indians running for cover from Liverpool to Victoria. They won't listen to weather forecast to know if it's rain, snow or frost. But any time that it frosts, you find West Indians start to get cross. Shubidubi do you yup, shibabadi, slabadi badi, do you do do do badai, shabadi do de de, did abab sham pam pam padum pam bai. But as for me, I don't care. Rain, fog or snow, I got my bus fare. I only wish it's few in the queue before the conductor say only you. They won't listen to weather forecast to know if it's rain, snow or frost. But any time that it frosts, you find West Indians start to get cross. Lot of English folks in Jamaica, Trinidad, Barbados, Guyana, they are like our sunny shore. Bless the West Indies forevermore. Listen to weather forecast to know if it's rain, snow or frost. But any time that it frosts, you find West Indians start to get cross. Tja, ein schöner Song über die Wettervorhersage in England sozusagen. Das war Ezzy Lawrence and the Carrick Serenaders mit, ja, den West Indians in England. Calypso Sounds hier von der Compilation Calypso, Musical Poetry in the Caribbean, Musik aus den Jahren 55 bis 69. In den 50er Jahren, da entstand diese, ja, afrikanisch-französisch-karibisches Kulturgemisch und diese Musikform hat dann die Karibik natürlich auch verlassen und den Siegeszug um die Welt angetreten. Und irgendwann haben sich dann Leute wie Harry Belafonte und die, ja, vielleicht noch die, ich glaube, Weather, nee, wie hießen die noch, Andrew Sisters, glaube ich, deren Musik angenommen und dann kommerzialisiert und damit auch sozusagen ja nicht mehr so spannend gemacht. Aber damals so, 50er, 60er Jahre, war das wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Auf dieser Compilation hier auch ganz viel Infos natürlich zur Musik, zu den einzelnen Bands. Und ja, sogar New York wurde in den 60er Jahren in den Tanzschuppen solcher Musik abgehottet. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Noch ein Track, der textlich richtig, richtig nett und ja, zum Lachen ist. Da geht es um die Wiedergeburt sozusagen als Insekt. Hier kommt Brownie, so der Interpret, mit seinem Bad Bug Song. Bad Bugs sind übrigens Bettwanzen, falls ihr das nicht wissen solltet. Yes, I heard when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Yes, I heard when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Well, if this so, I don't want to be a monkey, either a goat, a sheep or donkey. My brother said he wants to come back a hog, but not brownie. I want to be a bed bug just because I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. What would you like to be? I asked Mr. Ross. He said he will beg the devil to turn him a horse. I asked another fellow they call Lawrence. He said he want to be a big black wood ants. They're too foolish. When you turn a horse, you have to carry people load, get licks from your boss. And as a wood ant, this old wood you have to eat. But as a bed bug, a biting the human meat. I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. I want you believe it, so help me bless. I'll be a different kind of bed bug from all the rest. I ain't biting no ordinary people. You have to be quite social and respectable, such as female doctors and barristers, duchesses, princesses with nice figures. And when I bite them, friends, I'm going on booze. And I'm calling myself King Bedbug the First. I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. I know some young men how they fast and fresh. They will be waiting for this bed bug to bite their flesh. But I wouldn't bite a man if they kill me dead, not as long as the opposite sex on the bed. Biting a man, I might break my teeth. To a bed bug, man's skin harder than concrete. So if a bug bite a man, the results is bad. Men foot have too much hairs and their legs too hard. I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. Race, race.